Herr Gerzer, die militärische Situation im politischen Saudi-Arabien als Gebiet ist weiterhin unklar. Sie wissen ja, ich habe jetzt dann den Vormarsch von mehreren hundert gepanzerten Handtransportern auf die Saudi-Arabien gegeben. Diese Truppenverbände sind ohne Unterbrechung von US-Flugzeugen, Bombenbeschossen und Raketen geschossen worden. Man weiß nicht, was genau passiert ist, aber derzeit kann man davon ausgehen, dass die Iraker ihren Versuch, wenn es ihnen gegeben hat, nach Irak, Saudi-Arabien vorzustoßen, abgebrochen haben. Es werden keine Kämpfe aus dem Fernsehen direkt selbst gemeldet. Man weiß natürlich nicht, welche Auswirkungen diese Bomben- und Raketenangriffe gehabt haben. Es gibt daher zwei Theorien. Zum einen habe der Irak noch einmal demonstrieren wollen, dass die Landmacht nach wie vor ungebrochen ist, dass die Kampfbereitschaft weiter besteht. In der Presse des Landes wurde ja heute mehrfach erklärt, man habe die Initiative durch die Eroberung von Rafah ergriffen und sei auch in der Lage, weitere ähnliche Operationen und Angriffe zu starten. Von da aus kann es sich um eine Art Drohgebärde handeln. Jetzt besteht aber auch die Möglichkeit, dass dermaßen große Verluste in den vergangenen 36 Stunden aufgetreten sind, dass ein möglicherweise geplanter Angriff ausgeführt werden konnte. Aber weder im Dienstag gibt es dazu Nachrichten und Informationen, noch von den US-Offizieren, die sich auch nicht darüber geäußert haben, wie viele gegnerische Panzer und Mannschaftstransporter möglicherweise zerstört worden sind. Liegt das daran, dass die Amerikaner das selber nicht wissen, oder haben sie den Eindruck, dass sie es nicht sagen wollen? Man muss eigentlich vermuten, dass sie es nicht sagen wollen, denn die Kritik hat ja heute weiter zugenommen an der Berichterstattung. Es ist ja von einem französischen Team des Fernsehens behauptet worden, dass sie unter vorgehaltenen Waffen gezwungen worden seien, ihre Dreharbeiten quasi einzustellen. Das heißt, die Pressearbeit wird in Saudi-Arabien massiv behindert. Sie müssen sich ja vorstellen, gestern ist der britische Presseoffizier aufgetreten und hat gesagt, es habe 300 irakische Soldaten und Daten bei der Stadt um Kaffee gegeben. Zwei Stunden später trat ein Sprecher der britischen Armee auf und sagte, es seien insgesamt nur 30 tote irakische Soldaten gewesen. Von da aus kann man sehen, niemand weiß richtig, was ist, und es wird auch nicht für Klarheit für diese Presseoffiziere beigetragen. Herr Tegner, welche Rolle spielt nun eigentlich der Iran inzwischen in diesem Krieg? Man hat heute Nachmittag Meldungen bekommen, dass der iranische Präsident Rafsanjani einen den Rückzug Iraks aus Kuwait und aller ausländischen Truppen aus der Region fordert. Wie wird das in Amman bewertet? Ja, ich glaube, Rafsanjani hat noch einmal deutlich gemacht, dass es kein enges Bündnis zwischen dem Irak und Iran gibt. Und er hat damit letztlich die Hoffnung, die Saddam Hussein möglicherweise geheilt hat, dass Iran doch noch gegen eingreifen wird, gedämpft. Saddam Hussein hatte ja einen Sondergesandten, das war der ehemalige Außenminister Fadun Hamadi, nach Teheran geschickt. Fadun Hamadi hat versucht, die Flugzeuge, die in den vergangenen Tagen in der Islamischen Republik gelandet waren, wieder freizubekommen. Außenminister Melayani hat deutlich gemacht, dass die landegeladenen Flugzeuge und auch deren Piloten bis zum Ende des Krieges in der Islamischen Republik festgehalten werden sollen. Und Rafsanjani hat dann in einer Botschaft an den irakischen Präsidenten noch einmal gesagt, dass die einzige Lösung für die Beendigung des Krieges der Rückzug der irakischen Truppen sei. Ich glaube, das war eine demonstrative Geste, um international deutlich zu machen, dass Iran sich nicht an die Seite des Irak stellen will. Aber das ist auch deutlich geworden, denn Rafsanjani hat ja heute mit dem algerischen Außenminister Ghazali gesprochen. Teheran setzt alles daran, dass es zumindest zu einem Waffenstillstand in der Kuwait-Krieg kommt. Iran möchte die Einführung einer Sitzung der islamischen Staaten voranbringen. Iran unterstützt auch die Bemühungen der blockfreien Bewegung, dass es auch noch zu einer neuen Waffenstillstand unter die Initiative kommt. Aber ich glaube, entscheidende Erfolge hat Iran hier noch nicht erringen können, denn das Verhältnis in Bagdad ist eben doch sehr, sehr gespannt. Nach wie vor, es ist so, dass beide Seiten zusammenkommen können. Und damit haben wir nicht nur die Hoffnung von Saddam Hussein zerstört, sondern damit haben Iran letztlich auch die Möglichkeit, Irak beeinflussen zu können, möglicherweise doch Kuwait zu wollen. Vielen Dank, Herr Tegner, vielen Dank, nach Amman. Die USA haben in dem Golfkrieg nun inzwischen auch zum Mittel der psychologischen Kriegsführung gegriffen. Flugblättern und Lautsprecheransagen brachen die Alliierten, die irakischen Soldaten zur Desertion reden. Für sie gäbe es nur die Alternative, Tod oder Desertion, wird den Irakern klarzumachen versucht. Unterdessen ist in der amerikanischen Hauptstadt eine Debatte darüber entbrannt, ob die Regierung über die Kampfbereitschaft der Irakis bei den Bodenkämpfen um die Stadt Karachi nun überrascht gewesen sei oder nicht. Joachim Lenz versucht, Licht in dieses Dunkel zu bringen. Die große Schlacht um die verlassene saudische Stadt Taftschi nahe der Grenze zum irakisch besetzten Kuwait beschäftigt intensiv die Chefstrategen in den Redaktionen großer amerikanischer Tagesschriften. Tatsächlich weisen Taftschi zu einem Scharmützelchen irakischer Streitkräfte einerseits und vorwiegend arabischen Bodentruppen der Golfallianz andererseits gekommen. Insgesamt kaum ein Promille der beiderseits der kuwaitisch-saudischen Grenze massierten Bodenstreitkräfte waren in das Gefecht verwickelt. Dennoch gibt es offenbar eine Fülle von Erkenntnissen daraus zu ziehen. Je nach Gemütsstruktur der Verfasser ist die Schlacht von Taftschi entweder Indiz für die ungebrochene Stärke irakischer Militärs oder für die armselige Aussichtslosigkeit irakischer Verzweiflungstaten. Eine Analyse der Washington Post sieht Amerikas Militär vom irakischen Taftschi-Manöver völlig überrascht. Die irakische Aktion stelle eine nicht vermutete Fähigkeit zur Koordinierung und Planung sowie eine nach wie vor intakte Kommandostruktur von Saddam bis zu den Offizieren vor Ort unter Beweis, heißt es in der Analyse. Darüber hinaus hätten die angreifenden irakischen Bataillone demonstriert, dass sie in der Lage seien, schweres Gerät in Schutz der Nacht durch eigene vorgeschobene Linien zu transportieren. Die Irakis verfügten über diese Übernachtsichtgeräte, sie seien bemerkenswert gut durch ihre eigenen Minenfelder vorgedrungen. Die irakischen Streitkräfte könnten bei ihrem Eindringen nach Taftschi wertvolle Erkenntnisse über die alliierten Truppen gewonnen haben, befürchtet der Analytiker der Washington Post. Eine Analyse der New York Times fragt, wer hat gewonnen und kommt zu dem Ergebnis, das kommt auf die Brille des Betrachters an. Rein militärisch sei das bedeutungslose Scharmützel in einem Desaster für die Irakis geendet. Allerdings, Amerikas militärische Führung sei allzu eilfertig in der Verbreitung von Siegesgewissheit. Vor einer Woche noch hätten amerikanische Militärs im Golf das Abducken der irakischen Truppen als Zeichen ihrer Schwäche interpretiert. Nach Taftschi behalten sich diese Militärs den irakischen Vorstoß ebenfalls als ein Indiz irakischer Ohnmacht zu interpretieren. Bedeutsam an Taftschi ist, schreibt der New York Times-Korrespondent, dass die viel bezweifelten und viel belächelten saudi-arabischen Streitkräfte ihren Kampfesmut und ihre Schlagkraft bewiesen haben. Saddam habe seinerseits seinen Vorstoß wohl kaum aus militärischen Gründen angeordnet, sondern um seinem Land eine politische Demonstration zu geben, dass Iraks Truppen trotz technischer Unterlegenheit dem Gegner einen Tag lang auf dessen Terrain die Stirn bieten konnten, dass Irak auch in einer letztendlich unvermeidlichen Niederlage dem Gegner blutige Verluste zufügen und die arabische Ehre hochhalten wird. Für US-Offiziere der Regiments- und Bataillonsebene am Golf, die den Vietnamkrieg mitgemacht haben, ist die irakische Attacke in Taftschi dagegen eine Bestätigung ihres Argwohns, dass wie schon in Vietnam die eigene militärische Führung dazu neigen mag, die Erfolge des Bombenkriegs zu überschätzen. Glasperlen, Spieler anderer Art werden ebenfalls in Washington bewegt, nämlich die Pläne in der Nachkriegszeit und davon weiß Klaus-Jürgen Haller zu berichten. Ein Ende des Krieges am Golf ist nicht abzusehen, aber die Probleme am Tage danach liegen jetzt schon auf der Hand. Das beginnt mit der Frage, wie das dann wahrscheinlich doch mehr oder minder zerstörte Kuwait wieder aufgebaut werden kann. Seine Infrastruktur, seine Straßen und Telefonnetze, seine Wasserversorgung, seine Ölförderungs- und Ölverladeanlagen und dergleichen. Darüber denkt beispielsweise die kuwaitische Exilregierung in Saudi-Arabien nach. Und wie wir hörten, geht sie davon aus, dass amerikanische heeresche Pioniere beim ersten Aufräumen helfen. Inwieweit die USA in einem Mittleren Osten der Nachkriegszeit präsent sein müssen, ist eine der großen Fragen. Präsident Bush versichert immer wieder, dass amerikanische Truppen keinen Tag länger als erforderlich blieben. Das gilt für die Bodentruppen, während man wohl annehmen muss, dass Marine vielleicht auch Luftwaffeneinheiten für längere Zeit in der Region bleiben müssen. Denn Saudi-Arabien und die Reichtümer am Golf haben ihre eigene Sicherheit fürs Erste auf amerikanische Unterstützung gebaut. Im Übrigen geht man in Washington davon aus, dass alle Fragen der Nachkriegszeit nur im Einvernehmen und mit aktiver Beteiligung der Staaten der Region gelöst werden können. Es gibt vier Themenkomplexe. Erstens, das gewaltige Wohlstandsgefälle zwischen den reichen, ölproduzierenden und den ganz armen Staaten. Dieses auszugleichen möchte die Region im Wesentlichen selber leisten. Zweitens, die Schaffung regionaler Sicherheitsstrukturen. Vielleicht mit Saudi-Arabien und Ägypten als Ankern der Stabilität. Wobei man sich fragt, welche Rolle der Iran, welche Rolle Syrien spielen kann. Auch der Irak müsste beteiligt sein. Natürlich auch Israel. Drittens, Abrüstung und Rüstungskontrolle. Das bedeutet für den Rest der Welt verschärfte Exportkontrollen. 50 Staaten haben den Irak militärisch aufgerüstet und die Hälfte davon hat gleichzeitig den damaligen Gegner Iran beliefert. Das Waffenembargo gegenüber dem Irak muss aufrechterhalten bleiben. Die Massenvernichtungswaffen der Region müssen gleichzeitig unter Kontrolle gebracht werden. Irakische Chemiewaffen, israelische Atomwaffen. Und am Ende steht viertens die Lösung des arabisch-israelischen Konfliktes, die Lösung der Palästinenserfrage. Schon die Aufzählung macht deutlich, dass die Aufgabe der Diplomaten und Politiker ungleich größer ist als die der Militärs. Manch einer möchte eine Chance darin sehen, dass im Augenblick alte Strukturen aufbrechen. So steht die arabische Welt nicht mehr geschlossen gegen Israel. Sorge bereitet die Stabilität in einzelnen arabischen Staaten und es gibt, wenn nicht im State Department und im Nationalen Sicherheitsrat, dann doch in der amerikanischen Presse und in den sogenannten Denkfabriken Überlegungen, ob der Irak mit einem militärisch geschwächten Saddam Hussein nicht berechenbarer sei als ohne Saddam Hussein. Unterdessen tobt in Bonn der Kampf mit Wort und Breite vor allem um die Frage, wann denn der Bündnisfall gegeben sei, wann also die Bundeswehr in der Türkei etwa in den Krieg eingreifen müsse und vor allem, wer das entscheiden soll. Die der Iran hat am Vormittag erklärt, der neuerliche Raketenangriff auf Israel sei in Vergeltung für die alliierten Luftangriffe auf irakische Ziele durchgeführt worden. Außerdem, so sagt ein Sprecher bei Radio Raqqa, werde auf diese Weise im Iran und in Palästina vergossene Blut der Araber gerecht. Der irakische Sprecher sieht darüber hinaus den Raketenbeschuss Saudi-Arabiens, der am frühen Sonntagmorgen erfolgt war, völlig unerwähnt. Zuvor hatte das Zentralorgan des irakischen Verteidigungsministeriums bekräftigt, der Iran werde alle verfügbaren Mittel einsetzen, vom Bajonett bis zu Massenvernichtungswaffen, um den Besitz Kuwait zu bewahren. Denn so schrieb das Blatt, kann nicht und niemand verdiene zu leben, nach einem Untergang des Irak. Der Kommandeur der britischen Truppen am Golf unterstrich am Samstag gegenüber der Presse, eine breit angelegte Landoffensive werde sich letztendlich nicht vermeiden lassen, um die irakischen Besatzungstruppen aus Kuwait zu vertreiben. Man müsse damit rechnen, so General de la Villiers, dass der Irak in diesem guten Boden chemische Waffen anwenden werde. Der britische Kommandeur betonte allerdings, dass die Alliierten zu Lande erst dann auf breiter Front angreifen würden, wenn die irakischen Streitkräfte durch weitere Waffen Luftangriffe entscheidend geschwächt worden seien. Der iranische Staatspräsident Rafsanjani hat nach Meldungen der amtlichen Nachrichtenagentur IRNA eine Botschaft an Saddam Hussein gerichtet, die besagt, dass aus Sicht Teheran die einzige Lösung zur Beendigung des Konflikts in der Aufgabe Kuwait für den Irak bestehe. Rafsanjani machte darüber hinaus deutlich, dass unmittelbar im Anschluss daran auch die alliierten Streitkräfte die Region des Persischen Golfs verlassen lassen müssten. Der Iran, ehemals Erzfeind der Iraker, spielt im Golfkrieg eine Rolle, über die bisher noch kein endgültiges Urteil gesprochen werden kann. Zwar ist aus Teheran immer wieder der Appell an Saddam Hussein zu hören, dass der Irak Kuwait zu räumen habe, andererseits aber zweifeln einige Experten daran, dass von den zahlreichen im Iran gelandeten iranischen Kampffliegern nur von desertierten Piloten gesprochen werden kann. Mit der Sendung beschäftigen wir uns mit dem Weltwirtschaftsforum in Davos, auf dem es auch um den Golfkrieg ging, darüber hinaus aber vor allem um die Entwicklung in der Sowjetunion. Und in unserer Kolumne fragt Klaus Börling, ob der Aufbau der 5 neuen Länder im Schatten der Weltpolitik ins Abseits gerät. Zunächst zur Lage am Golf. Im Mann bin ich mit Ulrich Tilgner von Guten Tag, Herr Tilgner. Die politische Diskussion der jüngsten Tage spitzt sich zunehmend auf die Frage zu, wie es denn Iran mit der Neutralität hält. Auf dem Territorium des ehemaligen Kriegsgegners Saddam Hussein steht ja mittlerweile eine ansehnliche iranische Luftflotte. Und es gibt wohl auch Hinweise darauf, dass es sich bei den Piloten doch um Deserteure handelt. Ja, Herr Kuhn, ich glaube, es gibt Anzeichen, dass es eine eher spontane Aktion von Piloten gewesen ist und eben keine geplante Aktion des irakischen Präsidenten Saddam Hussein, seine Luftwaffe in Sicherheit zu bringen. Falls das so ist, hat das natürlich weitreichende Bedeutung, denn dann würde es ja bedeuten, dass Saddam Hussein seine Luftwaffe nicht völlig unter Kontrolle gehalten hat. Der Sondergesandte des irakischen Präsidenten Sadun Hamadi hat in einem Gespräch mit dem iranischen Staatspräsidenten Rafsanjani erklärt, Irak habe nicht beabsichtigt, Probleme für den Iran zu schaffen. Und die iranischen Flugzeuge, die im Iran gelandet waren, hätten das in einer Notsituation getan, ohne dass es vorher Pläne gegeben habe. Und das ist natürlich ein Eingeständnis, dass man die Kontrolle über die Luftwaffe nicht hat. Denn im Grunde kann es keine Notlage gewesen sein, wenn ein großer Teil der Piloten des irakischen Maschinen in Iran gesteuert haben. Und es gibt einen Hinweis, dass es eben doch um diese Türe handelt, der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses im iranischen Parlament hat in einem Gespräch mit einem amerikanischen Fernsehreporter gesagt, die ersten Aussagen dieser Piloten deuteten darauf hin, dass sie aus eigener Initiative in den Iran geflohen seien. Zum Teil gibt es bereits Gerüchte, dass Teile der Luftwaffe sogar einen Beweis gegen Saddam Hussein geplant hätten und aus Angst vor Vergeltung seien dann auch viele Piloten in den Iran gewechselt. Ich glaube, wenn das so ist, hat das eine große Bedeutung für die Einstellung des Irak ist, oder heißt Saddam Hussein ist doch eben noch so in dem Maße Herr der Lage, wie das eigentlich war, angenommen worden. Sie erwähnten den irakischen Gesandten, der in diesen Tagen in Teheran war. Nun war in Teheran wohl auch ein Gesandter der kuwaitischen Exilregierung. Gab es da möglicherweise sogar direkte Kontakte? Nein. Sadun Hamadi ist gestern wieder nach Teheran zurückgefahren. Es war eigentlich eine sehr abenteuerliche Reise. Er ist an die Grenze des Landes geflogen und ist dann mit dem Auto die letzten 200 Kilometer nach Bagdad gefahren. Das ist ja auch ein Zeichen, dass der Irak hier aufgrund seines Landes überhaupt nicht mehr kontrollieren kann. Der kuwaitische Gesandte ist sehr treu sich in Teheran eingetroffen. Aber es gab ja noch andere Politiker, die im Iran mit dem Staatspräsident Rafsanjani gesprochen haben. Das war der algerische Außenminister Sid Ahmad Ghazali und das war der stellvertretende jemenitische Außenminister. Und dann gab es ja auch noch den Direktor des französischen Außenministeriums Scheer, der in Teheran war. Es ist sicherlich versucht worden, doch noch eine Initiative für einen Waffenstillstand im Golfkrieg zu starten. Aber ich glaube, diese Versuche sind gescheitert. Man hat offiziell ja nicht darüber gesprochen. Der Iran hat jedenfalls klargemacht, dass er weiterhin neutral in dem Konflikt sein will. Rafsanjani hat deutliche Worte Richtung Irak gesprochen. Er hat gesagt, Irak habe den Krieg verschuldet und Rafsanjani hat den Irak aufgefordert, sich vor dem Moskau-Kuwait abzuziehen. Von da aus sind die Befürchtungen falsch gewesen, dass Iran möglicherweise doch eine Partei für den Irak in der Auseinandersetzung mit den USA ergreifen wird. Lassen Sie uns noch über die militärische Lage sprechen. In der vergangenen Nacht gab es weitere irakische Skat-Angriffe auf Israel und auf Saudi-Arabien und die Alliierten setzen wohl ihre fortwährenden Bombereinsätze fort. Ja, ich glaube, heute ist deutlich geworden, dass es einen Teil der US-Flugzeuge gibt, die ständig über dem Irak patrouillieren. Sie suchen die mobilen Abschussrampen. Der Irak ist ja an der saudi-arabischen Grenze und auch an der jordanischen Grenze stationiert. Und ein Offizier der US-Armee in Saudi-Arabien hat gesagt, eine dieser Abschussrampen sei gestern wenige Minuten, nachdem von dort eine Rakete abgefeuert worden sei, zerstört worden. Das heißt also, ohne Unterbrechung kreisen US-Maschinen im irakischen Luftraum, um dann auch schnell diese Raketenstellung anzugreifen. Die können ja nur ausgemacht werden, wenn auf den Radarschirmen die Raketen zu sehen sind. Diese neue Taktik der US-Luftwaffe zeigt, wie groß die Luftüberlegenheit der Streitkräfte der Alliierten ist. Gleichzeitig sind natürlich auch Teile der Verfassung darin gebunden. Die können nicht bei der Bombardierung der Truppenkonzentration eingesetzt werden. Und das ging ja heute weiter. Und es hat auch Angriffe auf irakische Kleinstädte im Grenzbereich zu Iran gegeben. Es sind wieder sehr viele Luftangriffe heute geflogen worden und vor allen Dingen soll es unglaubliche Detonationen an der irakisch-iranischen Grenze gegeben haben. Das berichtet jedenfalls die iranische Nachrichtenagentur. Pressekonferenzen im Pentagon gehört die Frage nach den Zivilopfern im Irak inzwischen zur Routine, wird aber mit jedem Tag drängender. Das Misstrauen der Journalisten ist beträchtlich gewachsen, seitdem das irakische Fernsehen Bilder von zerstörten Wohnvierteln zeigt und die Zahl der Todesopfer mit inzwischen 320 angeht. Auch die Ausrede des amerikanischen Verteidigungsministeriums, einige Marschflugkörper könnten ihre Ziele verfehlt haben, oder die irakische Artillerie sei zum Teil für den Schaden selbst verantwortlich, kann den Verdacht nicht mehr beseitigen, dass der Krieg gegen den Irak doch nicht so klinisch rein durchzuführen ist, wie es die Videoaufnahmen von intelligenten Bomben vorgaukeln wollen. Aber im Pentagon weigert man sich bisher standhaft, irgendwelche Zahlen anzugeben. Wir haben das während des Vietnamkrieges gemacht, sagte gestern Generalmajor Robert Johnston bei der täglichen Pressekonferenz des Pentagon. Das war ein Fehler, den wir nicht wiederholen wollen. Mit diesem Hinweis nahm der Generalbezug auf die Kontroverse um die Bombardierung in zivile Einrichtungen und Wohngebiete durch B-52-Bomber während des Vietnamkriegs. Damals hatte die amerikanische Regierung Zahlen und Schätzungen herausgegeben, die wöchentlich berichtigt wurden und schließlich 52.000 vietnamesische Zivilopfer umfassen. Diese hohe Zahl hatte wesentlich zum Widerstand gegen den Vietnamkrieg in den USA beigetragen. Aber auch die Invasion in Panama und die Bombardierung der libyschen Hauptstadt Tripolis ist dem Militär noch in guter Erinnerung. Im Dezember 1989 waren bei den Kämpfen rund um das Militärhauptquartier in Panama-Stadt Bewohner des benachbarten Armenviertels El Chorillo getötet worden. Unnötigerweise, wie die US-Menschenrechtsgruppe America's Watch damals selbst meinte. Ihr Vorwurf, die USA hätten bei der Invasion die zivile Bevölkerung unnötigerweise in Kämpfe mit einbezogen und dadurch die Genfer Konventionen verletzt, schürte die Kritik an der Aktion. International verurteilt wurde auch die Bombardierung des Präsidentenpalastes des irakischen Präsidenten Gaddafi im Jahre 1986, als benachbarte Wohngebiete erheblichen Schaden davon trugen. Man ist also gewarnt im Pentagon und setzt auf Schweigen, vor allen Dingen, weil man inzwischen um die Empfindlichkeit der arabischen Verbündeten weiß. Auf keinen Fall soll der Eindruck entstehen, durch die Bombardierung der Alliierten könne die muslimische Bevölkerung des Irak in Mitleidenschaft gezogen werden. Wie schnell es zu Protesten kommt, weiß man. Seit Ende der Woche westliche Kampfflugzeuge zivile Tanklastwagen auf einer irakischen Schnellstraße nahe der jordanischen Grenze zerstört. Der lautstarke Protest der jordanischen Regierung zeigte deutlich die Grenzen des alliierten Bündnisses, wenn Zivilisten betroffen sind. So bleibt man von Seiten der amerikanischen Regierung weiterhin stumm und will erst nach Beendigung des Krieges eine Bilanz ziehen. Die Weigerung von Seiten der US-Regierung hat eine Reihe von Experten auf den Plan gerufen, deren Schätzungen allerdings weit auseinanderklaffen und zwischen 400 und 2000 liegen. Am plausibelsten erscheint die Rechnung von Robert Pape, einem Friedensforscher an der Universität von Michigan. Beim Zweiten Weltkrieg, so Pape, wurde durchschnittlich ein Zivilist durch den Einsatz von 4 Tonnen Bomben getötet. Beim Vietnamkrieg sei diese Zahl auf 15 Tonnen gesteigert worden. Diesmal, so schätzt Pape, sterbe ein Zivilist durch 200 Tonnen Sprengstoff. 5 bis 7.000 Tonnen würden zurzeit pro Tag auf den Irak herunterregnen. Das Resultat seiner Rechnung nach 18 Tagen Krieg, 600 Tote. Verzögerung sind die Vorgänge im Baltikum. Moskau. Die kommunistische Partei der Sowjetunion hat vor Anarchie Blutvergießen gewarnt. Die gesellschaftliche Krise habe eine gefährliche Grenze erreicht, heißt es in der Parteizeitung Pravda. Scharf kritisiert werden die nationalistischen Strömungen in der USSR. Könnte das sein, dass die gute Nachricht von Hosseins militärischen Strategie am Ende die massiven alliierten Luftangriffe verhindern, jene weiteren Angriffe seiner Truppen am Boden? Oder, das wäre dann die wohl schlimmste Nachricht, steht ihm das Wasser hoch bis zum Hals, heißt der Giftgas ein. Gegen die Alliierten, gegen Israel. Britischen Quellen zufolge soll er erst an den Kommandeuren an der Front bereits den Einsatz von 10 Waffen erlaubt haben. Wenn das stimmt, ist also nicht mehr die Frage, ob Bagdad chemische Waffen einsetzen, sondern wann. Wir schließen nichts aus, sagte der amerikanische Verteidigungsminister Cheney am Wochenende auf die Frage, wie die USA im Golfkrieg auf einen irakischen Angriff mit chemischen Waffen reagieren würden. Und Vizepräsident Quaid klang davor im London noch bedrohlicher, als er die Möglichkeit einer Antwort mit Atomwaffen andeutete. Bisher hat der Irak keine chemischen oder biologischen Kampfmittel eingesetzt. Trotzdem hält man das auf Seiten der Alliierten für eine realistische Gefahr. Man bezweifelt zwar inzwischen, ob die Skat-Raketen überhaupt mit chemischen Sprengköpfen bestückt werden können. Sicher aber ist, dass Giftgasmunition von der Artillerie verschossen und von Flugzeugen in Kanistern abgeworfen werden kann. Und so ein Einsatz scheint, wenn der Landkrieg einmal in aller Heftigkeit entbrannt ist, bei den Amerikanern und ihren Verbündeten sogar eher für wahrscheinlich als für unwahrscheinlich gehalten zu werden. Bisher habe Saddam Hussein seine Drohungen wahrgemacht, hieß es, mit den Skandangriffen auf Israel wie mit der Ölverseuchung im Persischen Golf. So schrecklich ein Angriff mit Chemiewaffen für einzelne Einheiten wäre, die Bedrohung ist auch hier wie bei den Skat-Raketen eher psychologisch als militärisch. Der Irak verfügt nach Schätzungen der Alliierten über 2000 bis 10.000 Tonnen Chemiewaffen. Zur Verseuchung eines größeren Gebiets sieht aber große Menge notwendig. Eine Tonne für die Größe eines Fußballfelds, schätzte ein Mitarbeiter des Zentrums für strategische Studien in Washington. Die Äußerungen von Vizepräsident Quayle und Verteidigungsminister Cheney versteht man in den USA als deutliche Warnung an Saddam Hussein, als Versuch, ihn vom Einsatz von Chemiewaffen abzuhalten. Israel, so hatte Cheney gesagt, könnte versucht sein, mit Atomwaffen zurückzuschlagen. Dass die USA Atomwaffen einsetzen würden, gilt in Washington als nahezu ausgeschlossen. Die Atombombe wurde nur zweimal im Zweiten Weltkrieg in Japan militärisch eingesetzt. Seitdem war sie eine politische Waffe, die in Jahrzehnten den Krieg zwischen den Supermächten verhindert hat. Würde man sie im Golfkrieg wieder zu einer militärischen Waffe machen, dann hätte das tiefe, weit über den Golf hinausgehende Konsequenzen. Herbert Mayer in Tel Aviv, zuletzt vorletzte Nacht ein Raketenalarm in Israel, die Gasmaske erst immer wieder auf, dann wieder runter, ertrage das die Menschen im Arsch. Nun, es ist etwas leichter geworden, das Klingen. Je länger diese Bedrohung, diese Gefahr Dauer mehr gewöhnt, sich auf die Leute, vor allen Dingen auch die Kinder, die mit dieser Gasmaske leben, zumindest in den ersten zwei Tagen, war es furchtbar. Da gab es keine Szenen, gerade bei den kleinen So, wenn ich schaue, dann sehe ich eigentlich alle Leute mit dem berühmten kleinen Hochkopf unterm Arm oder angehängt, die iranische Präsident Rafsanjani ist heute zur Vermittlung meiner Beendigung der Kämpfe bereit erklärt. Ein Angebot, das kaum Aussicht auf Umsetzung haben dürfte, denn so ist es in Washington. Ziel sei, den Irak aus Kuwait herauszubekommen. Wir sind in einem militärischen Konflikt engagiert, um dies zu tun. Marcel, fass die Ereignisse des heutigen Kriegstages zusammen. Die irakische Hauptstadt Bagdad ist in der vergangenen Nacht von den alliierten Gewaltkräften auf das Schwerste bombardiert worden. Westliche Korrespondenten, die sich seit einigen Tagen in Bagdad aufhalten, berichteten von drei Angriffswellen alliierter Flugzeuge, die ihre Bombenlasten über den Außenbezirken der 4-Millionen-Stadt abluden. Anscheinend wurden dabei auch amerikanische B-52-Bomber eingesetzt. Nach Angaben eines irakischen Militärsprechers haben die Alliierten in den 24 Stunden 77 Luftlandungen auf Ziele im Irak durchgeführt. Insgesamt, so verlautet aus amerikanischen Militärkreisen, haben alliierte Flugzeuge seit Beginn des Krieges am 17. Januar über 40.000 Einsätze über den Irak und den besetzten Kuwait absolviert. Hierdurch wurde die Infrastruktur des Irak weitgehend zerstört. Der Alltag ist für die Zivilbevölkerung in Bagdad und in den anderen großen Städten zu einer Plage geworden. Überall steht es an Elektrizität und Wasser ist äußerst knapp geworden. Über die Zahl der Opfer haben die irakischen Behörden bisher keine umfassenden Angaben gemacht. Das irakische Regime bekräftigt jedoch bei jeder Gelegenheit, dass viele der alliierten Luftangriffe vorsätzlich gegen Bevölkerungszentren gerichtet sind. Westliche Journalisten, die in Begleitung unter Aufsicht irakischer Regierungsvertreter mehrere Mehrheitsstädte besucht haben, bestätigen Zerstörungen in sich gewohnten Gebieten, ohne Einzelheiten zu nennen. Nach ihrer Beschreibung sind die Alliierten inzwischen dazu übergegangen, verstärkt die schweren B-52-Bomber einzusetzen, die ganze Bombenteppiche über ihrem jeweiligen Gebiet abwerfen. In Amman ist dem ARD-Büro bekannt geworden, dass amerikanische Flugzeuge weitere 31 jordanische Öltankwagen beschossen und zerstört haben, die sich auf dem Weg von oder nach Bagdad befanden. Bei diesen Angriffen sind 5 jordanische Lkw-Fahrer umgekommen. Washington schlug Jordanien vor, durch den fortwährenden Bezug irakischer Herrschnöte die Sanktionsbestimmungen des UN-Sicherheitsrates zu verletzen. Dieser Vorwurf wird in Amman nicht ganz zu Unrecht zurückgewiesen, da die USA und das Sanktionskomitee der Vereinten Nationen über Monate hinweg diese Praxis geduldet haben. In der saudi-arabischen Hafenstadt Jeddah am Roten Meer ist bereits am Sonntagabend ein Pendelbus der amerikanischen Streitkräfte von unbekannten Tätern beschossen worden. Bei dem Überfall wurden 2 amerikanische Soldaten und ein saudischer Sicherheitsbeamter durch Glassplitter leicht verletzt. In amerikanischen Medienkreisen vermutet man, dass es sich um einen Terrorakt pro-irakische Elemente handeln könnte. In der vergangenen Nacht hat Arabien Bagdad die Drohung wiederholt, der Irak werde weltweit Terrorakte gegen amerikanische und andere westliche Ziele durchführen, um für die alliierten Luftangriffe auf irakische Wohngebiete Vergeltung zu üben. Die Vereinigten Staaten und ihre Verbündeten, so hieß es im irakischen Staatssender, würden ihre Aggression gegen das irakische Volk und dessen Einrichtungen, die die Iraker in ihrem Schweiß und ihrem Geld errichtet hätten, teuer bezahlen. Der irakische Herrscher Saddam Hussein hat bereits im Januar alle Muslime zum Einigen gegen die USA und ihre Verbündeten aufgerufen. Bisher hat Saddam Hussein allerdings nur Vereinsansprüche getragen. Kleinere Anschläge gegen westliche Institutionen sind in der jordanischen Hauptstadt Amman, im Jemen, in der Türkei und auch in Beirut registriert worden. Offenbar, um schlimmere zu verhüten, hat die jordanische Regierung genau inzwischen den Schutz westlicher Botschaften, Banken und Wirtschaftseinrichtungen in Amman erheblich verstärkt. In Jordanien herrscht generell eine stark ausgeprägte irakische Stimmung unter der Bevölkerung und mit Fortdauer des Krieges am Golfbeck hier im Lande spürbar die Ausländerfeindlichkeit. In Zeugenberichten belehren uns mittlerweile eines Besseren. Krankenhäuser, Wohnblocks, Hotels sind zerstört. Wie viele Menschen leben inzwischen in dem Bombenhagel bereits? Wie viele Menschen leben der Bombenhagel inzwischen bereits gefordert hat? Das fällt immer noch unter die Zensur. Lapidar bemerkt man in Washington, es sei nur noch nicht zu vermeiden, dass im Krieg auch zu viele Ziele getroffen würden. Dabei ist der Höhepunkt von Tod und Zerstörung noch gar nicht erreicht. In dieser Woche erhoffen hohe US-Militärs Aufschluss darüber, wann die Bombardements aus der Luft unter den irakischen Truppen genug Schaden angerichtet haben, um die Bodenoffensive zu beginnen. Der Krieg am Golf wird uns auch in dieser Sendung beschäftigen. Unsere weiteren Themen: Solidaritätsbesuch einer Bundestagsdelegation in Israel, die Außenminister der EG, Briten in Brüssel, Sicherheitsinitiativen für die Zeit nach dem Krieg. Wir berichten über die Situation in jordanischen Flüchtlingslagern, über den bundesdeutschen Parteienstreit in der Diskussion um den Bündnisfall. In Washington hat Präsident Bush den US-Haushalt vorgelegt. Wir empfehlen weiter über die Wirtschaftskonferenz im Kanzleramt, die Auswirkungen des Erdbebens in Pakistan, den Prozess gegen Winnie Mandela. Und zum Schluss ein Blick auf die Börse und die Presseschau. Doch zunächst zum Kriegsgeschehen am Golf. Der iranische Präsident hat sich heute als Vermittler zwischen den kriegführenden Parteien am Golf angeboten. Rafsanjani war sogar zu einem Treffen mit dem irakischen Präsidenten bereit. Doch die Erfolgsaussichten dieses Engagements erscheinen eher zweifelhaft. Die Vereinigten Staaten reagieren zwar überrascht auf die iranische Initiative, beharrten ansonsten aber auf ihrer bekannten Position. Saddam Hussein muss aus Kuwait vertrieben werden. Dort ging auch heute die Bombenangriffe weiter ein, Tagesbericht vom Golf von Marcel Pott. Die irakische Hauptstadt Bagdad ist in der vergangenen Nacht von den Alliierten jeweils Kräften auf das Schwerste bombardiert worden. Westliche Korrespondenten, die sich seit einigen Tagen in Bagdad aufhalten, berichteten von drei Angriffsmeldungen alliierter Flugzeuge, die ihre Bombenlasten über den Außenposten der 4-Millionen-Stadt abflogen. Anscheinend wurden dabei auch amerikanische B-52-Bomber eingesetzt. Nach Angaben eines irakischen Militärsprechers haben die Alliierten in den letzten 24 Stunden 77 Luftangriffe auf Ziele im Irak durchgeführt. Insgesamt, so verlautet aus amerikanischen Militärkreisen, haben alliierte Flugzeuge seit Beginn des Krieges am 17. Januar über 50.000 Einsätze über den Irak und den besetzten Kuwait absolviert. Hierdurch wurde die Infrastruktur des Irak weitgehend zerstört. Der Alltag ist für die Zivilbevölkerung in Bagdad und in den anderen großen Städten zu einer Plage geworden. Überall fehlt es an Elektrizität und Wasser ist äußerst knapp geworden. Über die Zahl der Opfer haben die irakischen Behörden bisher keine umfassenden Angaben gemacht. Die irakische Regime bekräftigt jedoch bei jeder Gelegenheit, dass viele der alliierten Luftangriffe vorsätzlich gegen Bevölkerungszentren gerichtet sind. Westliche Journalisten, die in Begleitung und unter Aufsicht irakischer Regierungsvertreter mehrere Provinzstädte besucht haben, bestätigen die Zerstörungen in sich gewohnten Gebieten, ohne Einzelheiten zu nennen. Nach ihrer Beschreibung sind die Alliierten inzwischen dazu übergegangen, verstärkt die schweren B-52-Bomber einzusetzen, die ganze Bombenteppiche über ihrem jeweiligen Gebiet abwerfen. In Amman ist dem ARD-Büro bekannt geworden, dass amerikanische Flugzeuge weitere 31 jordanische Öltankwagen getroffen und zerstört haben, die sich auf dem Weg von oder nach Bagdad befanden. Bei diesen Angriffen sind 5 jordanische Lkw-Fahrer umgekommen. Washington wirft Jordanien vor, durch den fortwährenden Verzug irakischer Erdöl die Sanktionsbestimmungen des UN-Sicherheitsrates zu verletzen. Dieser Vorwurf wird in Amman nicht ganz zu Unrecht zurückgewiesen, da die USA und das Sanktionskomitee der Vereinten Nationen über Monate hinein diese Praxis geduldet hatten. In der saudi-arabischen Hafenstadt Jeddah am Roten Meer ist bereits am Sonntagabend ein Pendelbus der amerikanischen Streitkräfte von unbekannten Tätern beschossen worden. Bei dem Überfall wurden 2 amerikanische Soldaten und ein saudischer Sicherheitsbeamter von Glassplitter leicht verletzt. In amerikanischen Militärkreisen vermutet man, dass es sich um einen Terrorakt pro-irakischer Elemente handeln könnte. In der vergangenen Nacht hat Radio Bagdad die Drohung wiederholt, der Irak werde weltweit Terrorakte gegen amerikanische und andere westliche Ziele durchführen, um für die alliierten Luftangriffe auf irakische Wohngebiete Vergeltung zu üben. Die Vereinigten Staaten und ihre Verbündeten, so hieß es im irakischen Staatssender, würden ihre Aggression gegen das irakische Volk und dessen Einrichtungen, wie die Iraker ihrem Schweiß und ihrem Geld errichtet hätten, teuer bezahlen. Der irakische Herrscher Saddam Hussein hat bereits im Januar alle Muslime zum Einigen gegen die USA und ihre Verbündeten aufgerufen. Bisher hat Saddams Appell allerdings nur vereinzelt Früchte getragen. Kleinere Anschläge gegen westliche Institutionen sind in der jordanischen Hauptstadt Amman, im Jemen, in der Türkei und auch in Beirut registriert worden. Offenbar, um Schlimmeres zu verhüten, hat die jordanische Regierung jedoch inzwischen den Schutz westlicher Botschaften, Banken und Wirtschaftseinrichtungen in Amman erheblich verstärkt. In Jordanien herrscht generell eine stark ausgeprägte pro-irakische Stimmung unter der Bevölkerung und mit Fortdauer des Krieges am Golfbeck 4 im Land Nürnberg bei Ausländerfeindlichkeit. Eine Frage, die die Menschen in diesen Tagen, in denen keine Friedensinitiative reale Chancen hat, am meisten bewegt, ist die Frage danach, wie lange dieser Krieg noch dauern wird. In Washington der Verteidigungsminister Liz Cheney darauf bezeichnende Antworten Hans-Wilhelm Fallfeld berichtet. Über zwei Wochen wurden nun schon die Pausenluftangriffe gegen Iran. Wie viele Menschen mögen denken, das Land müsse eigentlich schon zu Tode geworden sein. Obgleich zu früheren Luftkriegen grundsätzliche Unterschiede bestehen, damals gingen über Vietnam und Deutschland Flächenbombardements hinweg, heute fallen die Bomben-Cruise-Missiles, wie es heißt, mit chirurgischer Präzision gegen punktuelle Ziele. So groß also die Unterschiede sind, eines aber sollte nicht vergessen werden, die Luftkriege gegen Vietnam und Deutschland dauerten Jahre. Deshalb sind heute die für die Kriegführung verantwortlichen Amerikaner vorsichtig, wenn sie nach der Dauer des Krieges gefragt werden. Und Fragen dieser Art werden ihnen bei jeder Gelegenheit gestellt. Auch jetzt wieder bei einer Pressekonferenz von Verteidigungsminister Cheney. I don't want to speculate on the length of time it would take with respect to whether or not his situation is hopeless. I would not draw that conclusion necessarily. I would be more cautious than that. He's still got a very large army. This was the world's fourth largest army, and a big portion of it is in Kuwait. We will not have achieved our objectives until it's out of Kuwait. And so I would not, at this point, underestimate the amount of work that remains to be done. Ich möchte nicht spekulieren, wie lange der Krieg dauern wird, sagte Verteidigungsminister Cheney. Und er wolle auch nicht den Schluss ziehen, dass die Lage für die Iraker hoffnungslos sei. Schließlich unterhalte Saddam Hussein die viertgrößte Armee der Welt. Er als amerikanischer Verteidigungsminister unterschätze nicht, was noch getan werden müsse, bis Kuwait von den Irakern geräumt sei. Cheney erinnerte allerdings auch noch einmal an die bisherigen Erfolge. Die irakische Luftwaffe sei neutralisiert, aber es gebe immer noch irakische Flugzeuge und Piloten. Praktisch ausgeschaltet sei auch die irakische Kriegsmarine. Aber irgendwo läge noch Exozet und Silikonraketen und auch Scuds und chemische Waffen stünden den Irakern wahrscheinlich noch zur Verfügung. Heißt das, dass auf jeden Fall noch die Infanterie und Panzerverbände in Marsch gesetzt werden müssen? Darauf Verteidigungsminister Cheney. We have assumed that at some point we might have to send in ground forces in order to liberate Kuwait. We do not want to do that until we've taken maximum advantage of our capability to use our. Wir sind immer davon ausgegangen, dass Bodentruppen eingesetzt werden müssen. Aber wir wollen das nicht tun, bevor wir nicht die Überlegenheit besonders unserer Luftwaffe voll ausgenutzt haben. Es gibt aber für den Landkrieg keinen exakten Zeitplan. Die Entscheidung hängt vom Verlauf des Krieges ab. Mehrere Zellen sendete zum Beispiel Radio Bagdad heute Nacht in den Äther. Da hieß es zum Beispiel, dies ist euer Tag, es gibt keinen anderen. Oder, es ist der entscheidende Tag, es ist der Tag für euch alle. Verwirklicht das Programm der letzten Zusammenkunft. Botschaften, deren Sinn sich im Moment noch nicht vollends erschließt. Die Nachrichtenagentur Reuters hält es für möglich, dass es sich um ein Stück psychologischer Kriegsführung handeln könnte. Es könnten aber auch militärische Anweisungen oder verschlüsselte Nachrichten an Terroristen sein. Weltweit wächst die Angst, dass blutige Anschläge weit entfernt vom eigentlichen Kriegs- und Krisengebiet Druck auf westliche Politiker ausüben sollen, von ihrem erklärten Ziel abzulassen, Saddam Hussein mit militärischer Gewalt aus Kuwait zu vertreiben. Schauplatz Norfolk im US-Bundesstaat Virginia. Norfolk ist der größte Stützpunkt der US-Marine. An zwei Chemietanks im Hafen der amerikanischen Stadt wurden Sprengkörper gefunden. Spezialisten konnten bislang zwei der sechs Vorkommen entschärfen. Ihre Zeitzünder hatten nicht funktioniert. Die Tanks enthielten mehrere Millionen Liter leicht entzündliches Methanol und Natriumsulfid. Die Hintergründe werden noch untersucht. Noch ist es dem Irak also nicht gelungen, den Krieg am Golf in Form von Terrorismus auch nach Westeuropa und in die USA zu tragen. Aber die Zwischenfälle häufen sich. So wurde am Abend das Büro der Fluggesellschaft British Airways in Ost-Jerusalem bei einem Brandanschlag schwer beschädigt. Menschen kamen nicht zum Schaden. Als Urheber des Anschlags werden palästinensische Extremisten vermutet. Fehlgeschlagen ist ein Anschlag auf die amerikanische Citibank in Athen. Dort hatte die Polizei einen mächtigen Sprengsatz entdeckt, dessen Zeitzünder ebenfalls möglicherweise diesmal stehen geblieben waren. Noch lässt sich die Frage nicht beantworten, wann der Bodenkrieg in seiner ganzen Härte erbrennt. wann die Alliierten eine Offensive starten. Wir werden den Zeitpunkt festlegen, nicht Saddam Hussein, so US-Präsident Bush noch gestern Abend. Mit mehr als 44.000 Luftangriffen haben die alliierten Streitkräfte bisher versucht, irakische Stellungen auch in Kuwait zu bombardieren. Die Zahl der bislang zerstörten irakischen Panzer wird jetzt mit 300 angegeben, 300 von geschätzten 4.500, die der Irak haben soll. Der amerikanische Panzerkreuzer USS Missouri hat am Montag vom Persischen Golf aus irakische Stellungen im Süden Kuwaits unter Feuer genommen. Ein amerikanischer Offizier kommentierte den Angriff mit den Worten äußerst effektiv. Mit den neuen 406mm Geschützen der Missouri kann tonnenschwere Munition über eine Entfernung von 37 Kilometern abgefeuert werden. Vier Senkrechtstarter vom Typ Harrier, hier Archivaufnahmen, haben am Montag irakische Panzerpanzer angegriffen. Nach Angaben von US-Generalmajor Johnston sind die Panzer mit Rocket-Raketen beschossen worden. 25 Panzer sollen dabei vernichtet oder mindestens in Brand geschossen worden sein. Auf diplomatischer Ebene tut sich vielleicht noch etwas. Irans Präsident Rafsanjani ist bereit zu vermitteln. Und UN-Generalsekretär Pérez de Cuellar findet die Idee gut. Pérez sagte, Teheran sei in einer guten Position dafür. Rafsanjani hat Irak Saddam Hussein eine Note übermitteln lassen. Wörtlich erklärte Rafsanjani Journalisten, wir verhandeln jetzt mit der Organisation der Islamischen Konferenz, den Staaten am Persischen Golf, Pakistan, der Türkei, den Vereinten Nationen, Frankreich, der Sowjetunion und Algerien. Wenn Saddam Hussein unsere Idee akzeptiert, dann wird sie auch für andere akzeptabel sein. Die amerikanische Auslandssprecherin Tutweiler reagierte zurückhaltend, aber nicht gänzlich ablehnend. Ebenso wie Präsidentensprecher Fischer-Fitzwort. Zu einem anderen Schauplatz von Diplomatie. Die Delegation des Deutschen Bundestages mit Parlamentspräsidentin Süßmuth an der Spitze setzt heute ihre Gespräche in Israel fort. Geplant sind Treffen mit Regierungschef Shamir, Staatspräsident Herzog und Außenminister Levy. Auch ein Besuch bei dem Bürgermeister von Jerusalem Kolleg steht im Programm. Unwahrscheinlich dagegen, dass die Deutschen die von Israel besetzten Gebiete zu sehen bekommen. Hier ist die Lage zum Zerreißen gespannt. Im von Israel besetzten Gazastreifen hält die 24-stündige Ausgangssperre noch immer mehr als eine halbe Million Palästinenser in ihren Häusern. Seit über drei Wochen sorgen Soldaten dafür, dass die Straßen die Schauplatz der Palästinenseraufstände waren und heute wie ausgestorben scheinen. Nach Angaben der Armee sei dies der einzige Weg, wo irakische Araber davon abzuhalten, Terroranschläge in Israel zu verüben. Heute haben die Mitarbeiter der Vereinten Nationen damit begonnen, Mehl an die palästinensische Bevölkerung auszugeben, doch nur so lange, wie es das israelische Militär zulässt. Alle drei Tage sind die Geschäfte geöffnet, für wenige Stunden, um Lebensmittelbestände aufzufallen. Gespräche mit Journalisten sind streng verboten. Selbst diese Maus lebt besser als wir auf diesem Mann. Die meisten Familien bleiben zu Hause, was Furcht vor Übergriffen und Verhaftungen durch die israelischen Soldaten, die auch spielende Kinder auf der Straße nicht dulden. Die Schulen bleiben geschlossen, der Unterricht für die Kinder fällt bis auf weiteres aus. Sollten doch einmal Jugendliche ihre Wohnungen verlassen, werden sie wieder nach Hause geschickt. Die Ausgangssperre, so klagen die Palästinenser, habe die Ernte ruiniert. Nur wenige Stunden pro Woche dürfen sie auf die Felder, Obst und Gemüse verrottet umgeernt werden. Doch die Regierung in Jerusalem soll an der Ausgangssperre so lange festhalten, bis der Irak seine Raketenangriffe auf Israel eingestellt hat. Zurück zur Rolle der Deutschen in diesem Konflikt. Der Austausch von Einheiten der Bundeswaffe mit Truppenteilen im türkischen Erhatsch soll bis zum Samstag abgeschlossen sein. Heute werden weitere 50 deutsche Soldaten der Bundeswaffe wieder zurückkehren. Noch in dieser Nacht erfahren 141 Angehörige des Flugabwehrgeschwaders 43 in Bremerförde, wann sie in Richtung Türkei abfliegen. Mit ihnen werden 18 abschussbereite Hawk-Raketen losgeschickt. Als erster verletzter amerikanischer Soldat ist am gestrigen späten Abend ein US-Marinesoldat nach Deutschland gebracht worden, und zwar in das US-Militärhospital in Landstuhl. Dort haben die Amerikaner rund 700 Betten zusätzlich für die Aufnahme von verwundeten GIs bereitgestellt. Soweit, verehrte Zuschauer, unsere Nachrichten und Berichte zum Golfkrieg. Der Bayerische Rundfunk meldet sich wieder um 5 Uhr, um sie nach dem Informationsprogramm der ARD zusätzlich zu den Videotexttafeln zu informieren. Bis dahin.